This lecture is titled Music with Music and I will show the background of this aesthetic. Sie hören in der folgenden Stunde eine für das Radio aufbereitete Version eines Vortrags, den ich am 24. Juli 2010 bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik gehalten habe. Der Titel des Vortrags lautete Musik mit Musik. Mein Name ist Johannes Kreitler. Ich bin Komponist, geboren 1980 und aufgewachsen in der Stuttgarter Umgebung. Ich lebe seit einigen Jahren in Berlin und unterrichte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. In dieser Sendung geht es um meinen kompositorischen Ansatz einer Musik mit Musik. Dabei komme ich auf kompositionstechnische Aspekte zu sprechen, auf klangliche ebenso wie auf die konkrete Schreibarbeit mithilfe des Computers. Ich spreche über instrumentale Konzertmusik, wie auch über elektronische Performances mit selbstdesignten Instrumenten und beschreibe politische Kunstaktionen und Internetwerke. Musik. 2004 saß ich am Computer und programmierte an einer Schallwelle. Da kam mir aber mit einem Mal zu Bewusstsein, dass ich auf dem Computer ja schon über 150 GB an Schallwellen verfüge. Ich besitze praktisch die gesamte Musikgeschichte als MP3 auf dem Computer, in einer kleinen Box. Gibt es überhaupt noch irgendwelche neuen Klänge, die sich nicht bereits in dieser Box befinden? Ich glaube, das ist sehr selten geworden. Zwangsläufig nutzen wir schon Bestehendes. Und ich glaube, das sind nicht nur einzelne Klänge, quasi Atome, sondern auch größere Zusammenhänge. Es gibt viele Klischees der neuen Musik, Kombinationen, die immer wieder auftreten. Wir zitieren eine Menge. Aber viele tun es unfreiwillig, also naiv. Ich plädiere dafür, wenn dann freiwillig zu zitieren, eine reflektierte Intertextualität. Wer beispielsweise ein orchestrales Geräuschfeld braucht, soll sich einfach eine Partiturseite Lachenmann nehmen und benutzen. Die meisten Komponisten komponieren immer noch am falschen Ort. Ich sage, wer für Geige schreibt, schreibt ab. Oder Picasso sagte einmal, ich klaue durchaus, da, wo es überhaupt etwas zu klauen gibt. Heute würde ich eher sagen, ich komponiere durchaus, da, wo es überhaupt etwas zu komponieren gibt. Das meiste aber ist schon da und nehme ich. Jede Komposition ist eine Weiterkomposition. Das ist also die Situation, in der ich mit Bestehendem komponiere. Ich mache Musik mit Musik. Was komponiere ich nun mit Musik? Für ästhetisch interessant halte ich Widersprüche, Ambivalenzen und konkurrierende Zuordnungen. Also wenn die Wahrnehmung in Konflikte kommt. Mit dieser Intention habe ich einige Experimente durchgeführt, anhand verschiedener Parameter. Zum Beispiel mit der Dauer. Je nach Dauer eines Ausschnitts nehmen wir einen einzelnen Klangfetzen oder einen Teil wahr, der auf den weiteren internen Zusammenhang schließen lässt. Die Wahrnehmung changiert zwischen abstraktem, kurzen Phänomen und gestalthaftem Objekt. Sie hörten anfangs einen unidentifizierbaren Klangfetzen. Allmählich dann ließ sich die Manfred-Ouvertüre von Schumann erkennen. Und hier ein Beispiel für die Umsetzung dieses Experiments in einem Musikstück, dem Werk In Hyper Intervals, in dem ich die variabel kleinen Fetzen mit instrumentalen Tonpunkten kombiniere. Experiment mit vertikaler Dichte. Zwei gleichzeitig erklingende Fragmente unterschiedlicher Herkunft können allmählich entflochten werden, bis die Bestandteile hintereinander stehen. Während des Prozesses vom einen zum anderen wechselt der Eindruck einer Mischform zu dem von isolierten, identifizierbaren Objekten. Hier wurden gerade allmählich Ravel und Bach auseinander differenziert. Solche Klangmischungen, die allmählich in Einzelteile auseinandertreten, dazu Temposchwankungen auch in den Instrumenten, habe ich etwa in Hyper Intervals Teil 6 komponiert. Darum der Name Hyperintervals. Meine Intervalle sind nicht einfache Tonhöhenintervalle, sondern Intervalle zwischen Samples. Alternierungen. Zwischen zwei Musiken wird hin und her geschaltet. Probieren Sie einmal, sich auf eine der beiden Musiken im Verlauf zu konzentrieren und vielleicht zwischendurch mit der Aufmerksamkeit zur anderen Musik zu springen. Hier kommt die Wahrnehmung ziemlich in Stress. Zwei Zuordnungen konkurrieren. Man kann sich auf das eine oder andere konzentrieren, aber nicht auf beides gleichzeitig. Zwei Umsetzungen davon in Stücken, als Alternierung zwischen Soundfiles und Live-Instrumenten, am Ende von Dekonfabulation Teil 8. Und in Hyper Intervals Teil 6. Filterung. Man kann ein Soundfile so stark Bandpass filtern, dass nur noch eine Frequenz, also ein Ton, übrig bleibt. Dann aber auch das Fenster öffnen zu der dahinterliegenden Musik. Diese Technik habe ich zum Beispiel im fünften Teil von In Hyper Intervals eingesetzt, mit eng begrenzten Bändern, die nur am Ende aufgehen in ganze Musiken. Dass Einzeltöne eigentlich ganze Musiken implizieren, ist eine generelle Auffassung meinerseits. Sie betrifft auch Instrumentaltöne. Ein Klavierton ist fragmentierte Musikgeschichte. Zuletzt ein Experiment mit Transpositionen. Welche Transposition ist das Original? Sie hörten zunächst ein Pop-Sample, das aus extremer Tiefe immer höher transponiert wurde. Etwa in der Mitte durchkreuzte es seine Originaltonhöhe. Anschließend wurden zwei Samples in sehr kleinen Mikrointervallen abwärts transponiert, irgendwo im Bereich ihres Originals. Ich lasse die Frage offen, welche Transposition das Original war, und stelle noch eine Anschlussfrage. Welche Transposition klang am besten? Hören wir nun eine Umsetzung in einem Musikstück, dem Stück Cash Surrealism, worin anfangs eine Popmusik verschiedentlich höher und tiefer transponiert wird. Das heißt, es wird quasi damit eine Melodie gespielt. Die Instrumente spielen ihrerseits ähnliche Melodien in verschiedenen Längen, das heißt in verschiedenen Rasterungen. Das sind alles einfache Bearbeitungstechniken, fragmentieren, entflechten, alternieren, filtern, transponieren. Des Weiteren könnten andere elektronische Techniken herangezogen werden und dann alle erdenklichen Kombinationen. Ein weites Feld öffnet sich. Immer geht es um die Entzweiung von atonal-phänomenologischem, klangbezogenem Hören und semantischem, erinnerungsbezogenem Hören und der damit einhergehenden Selbstwahrnehmung des kategorialen Zuordnens. Das ist nicht Musik über Musik. Die Soundfiles sind Mittel, nicht Zweck. Es ist Musik mittels Musik. Meine Konzertstücke aus den letzten 5 Jahren, Windowed, Dekonfabulation, In Hyper Interverse, Cash Surrealism und Kantate No Future Now, sind dieser Ästhetik verpflichtet. Was ich grundsätzlich praktiziere, ist, dass ich Techniken der Avantgarde nehme, punktuelle Strukturen, Klangflächen, Klangfarbenmelodien etc. und ersetze die Noten aber teilweise mit Samples. Und wie man gehört hat, verwende ich als Medium fast immer Popmusik. Und zwar nicht gute Popmusik, sondern schlechte, das Mediengeräusch. Das hat verschiedene Gründe. Ich mag nicht gerne Beethoven zitieren. Das ist zu standardisiert, zu sehr Klassik, zu bürgerlich, zu privatistisch-liebhaberisch und zu anmaßend. Ich möchte das Hören mit dem Leichten erschweren. Die sogenannte Hochkultur bedarf außerdem auch des kritischen Gegengewichts. Zeit für Statements. Gérard Griset sagte einst: Ich komponiere nicht mehr mit Noten, sondern mit Tönen. Ich sage: Ich komponiere nicht mehr mit Tönen, sondern mit Musik. Ich mag nur Sachen zitieren, die ich nicht mag. I like to make noise music. Pop music is noise. Die Musik konkret nahm Alltagsklänge und musikalisierte sie. Ich nehme bestehende Musik und musikalisiere sie. Das Sekundäre ist das Höchste. Es ist heute nicht mehr die Frage, ob ein Geräusch Musik sein kann, sondern ob ein Schlager Musik sein kann. Wer den Jägerchor richtig singt, singt ihn falsch. Helmut Lachenmann sagte einst: Komponieren bedeutet ein Instrument bauen. Ich würde heute sagen: Komponieren bedeutet ein Instrument klauen. Originale kann man kopieren, Originalität nicht. Helmut Lachenmann sagte einst, er betreibe Kritik am philharmonischen Schönklang. Die Philharmonien sind aber heute Altersheime. Braucht ein Altersheim noch kritisiert zu werden? Frei nach Joseph Beuys sage ich mir: Zeige deine Medien. Auf meinem Grabstein sollen meine Medien stehen. Wie komponiert man am geeignetsten Musik für Elektronik und Instrumente? Von Hand schreiben ist ja schwierig. Ich muss die elektronischen Klänge erst einmal erstellen und hören, also am Computer komponieren. Ich habe mir darum mit der Programmiersprache Pure Data eine Software geschrieben, mit der ich mehrere Aspekte vereine. Klanglich habe ich alle elektronischen und auch instrumentalen Klänge parat. Dank riesiger Instrumenten-Sample-Datenbanken, E-Playern. Als Notation kann ich grafische Objekte platzieren. Aber ich kann auch mit Algorithmen Verläufe erstellen lassen und diese zum Beispiel dann wieder von Hand ganz intuitiv verändern. Oder mit dem MIDI-Keyboard Noten einspielen. Ich nenne das Programm COIT, Calculated Objects in Time. Und ich kann mir daraus natürlich dann eine herkömmliche Partitur in 5-Liniensystemen generieren. Ich glaube sehr an die Autonomiegewinne des Komponierens durch die digitale Revolution. Diese Art zu komponieren wäre vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen. Dank Computer habe ich nun zu Hause eine Fabrik, eine sehr potente Medientechnologie. Hier passiert eine Revolution, die die gesamte Gesellschaft betrifft. Und ich glaube, dass das auch enorme ästhetische Konsequenzen hat. Jedenfalls ist es großartig für mich, als junger Mensch eine Revolution zu erleben. Dieser Autonomiegewinn des Komponierens betrifft auch neue Instrumente. Dank Sensoren und digitalen Schnittstellen können neue Instrumente geschaffen werden, als ein kompositorischer Akt, das Instrumentdesign. Wir können nicht immer nur für die alten Instrumente komponieren. Ihre Aura ist altmodisch, bürgerlich, unsexy, verschlissen. Ihr Material ermüdet irgendwann. In der Performance RAM Microsystems habe ich einen Flugsimulationsjoystick zum Instrument umprogrammiert. Der Joystick ist sehr komplex. Er verfügt über 3 Achsen, 4 Drehregler und 36 Knöpfe. Er ist haptisch sehr ausgeklügelt, vergleichbar der Oberfläche eines Instruments. Er liegt sehr gut in der Hand. Ich kann ganz direkt, intuitiv und expressiv körperliche Energie in die elektronischen Klänge setzen und komplexe musikalische Gesten erzeugen. Das ist eine etwas ältere Arbeit. In jüngerer Zeit habe ich diesen Ansatz wiederum kombiniert mit der Idee der Musik mit Musik. In 5 Programmierungen eines MIDI-Keyboards von 2006 spiele ich auf einem Keyboard klassische Werke der Klavierliteratur. Doch aus diesen Keyboard-Daten, also die Daten, wann welche Taste wie lange und wie stark gedrückt wurde, generiere ich andere Resultate. Zum Beispiel spiele ich die Träumerei von Robert Schumann. Aber das Keyboard ist so programmiert, dass zwischen allen Tönen mit Glissandi interpoliert wird. Oder ich habe das Keyboard so programmiert, dass nicht bei Hinunterdrücken, sondern erst bei Loslassen einer Taste der zugehörige Ton erklingt. Mit diesem Setup spiele ich dann den letzten Kontrapunktus aus der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach. Ich spiele das Stück ganz korrekt, jedoch erklingt als Resultat eine rhythmische Dekonstruktion. Für einen Pianisten ist dieses Instrumentdesign ein Albtraum, da es konträr zur jahrzehntelang eingeübten Spielweise steht. Ich habe das Keyboard auch einmal als Installation ausgestellt und gestandene Pianisten sind daran verzweifelt. Mit viel Übung konnte ich es allmählich spielen. 5 Programmierungen eines MIDI-Keyboards ist übrigens eine Ausnahme davon, dass ich eigentlich keine große Musik für meine eigene Musik verwende. Ein letztes Beispiel einer Solo-Performance ist die Untitled Performance No. 1, bei der ich auf einer Computertastatur spiele und mein Alphabet ist nicht eine 12-Ton-Reihe, sondern eine 9000-Samples-Reihe, als eine ästhetische Erfahrung riesiger Quantität. Bevor wir daraus etwas hören, ein Ausschnitt aus einer vergleichbaren instrumentalen Arbeit, dem Werk 3300 Klänge für 12 Instrumentalisten von 2007, bei dem gleichfalls die Erfahrung einer riesigen Menge das ästhetische Konzept ist. Musik Und hier nun ein Ausschnitt aus der Untitled Performance No. 1 für Tastaturspieler mit 9000 Samples aus verschiedensten Musiken, seriell hintereinander folgend, durch Tippen eines Textes rhythmisiert. Die riesigen Mengen an Klangdaten sind zweifellos ein Zeichen der heutigen, hypermodernen Welt. Und in diesem Fall führt es zu einer juristischen Frage, nach dem Urheberrecht. Ein Stück mit 9000 Samples, wenn ich das korrekt bei der GEMA anmeldete, müsste ich 9000 Formulare einreichen. Denn auf dem Werkanmeldebogen der GEMA heißt es: Originaltitel von verwendeten Volksweisen oder anderer Werke sind hier zu nennen. Die immer noch weit verbreitete Ansicht, dass 8 oder 4 Takte ohne Zustimmung benutzt werden dürfen, ist falsch. Das ist offenkundig eine Regelung aus analogen Zeiten. Heute haben wir Festplatten mit Gigabytes an Musik und ein Internet mit Millionen Klangdateien. Und das fördert die Remix-Kultur extrem. Ich stehe natürlich auf dieser Seite, die eine freie Verbreitung von Informationen und Kultur propagiert. Darum habe ich 2008 die Kunstaktion Product Placements durchgeführt. Ich habe ein elektronisches Stück komponiert, das 70.200 Zitate enthält, aber nur 33 Sekunden lang dauert. Das ist das Stück. Zitate in 33 Sekunden. Wie Sie gerade hörten, geht es hierbei nicht nur um die Demonstration der technischen Machbarkeit einer solchen Kompression. Vielmehr habe ich, vergleichbar den Experimenten vorhin, eben die Frage nach der Erkennbarkeit von Zitaten komponiert, im Spektrum vom Rauschen tausender Klangpartikel bis zum 2 Sekunden langen Zitat am Ende des Stückes. Dann habe ich ein Video auf YouTube veröffentlicht, aus dessen Tonspur Sie nun Ausschnitte hören. Tag, hier ist Johannes Greitler. Ich habe ein neues Stück komponiert und das will ich jetzt gerne bei der GEMA geltend machen. Na, da müssen Sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Dann können Sie mir das zuschicken? Das kann ich gerne machen. Wollen Sie vielleicht gleich mehrere? Ja, 70.200 bitte. Ich zitiere in meinem Musikstück 70.200 andere Stücke und die muss ich doch alle dafür angeben. Die Aktion Product Placements soll ausdrücken, dass seit der Allverfügbarkeit von Musik im Internet einerseits und dem zu Ende gegangenen Materialfortschritt in der Avantgarde-Musik andererseits sich mit jeder Klangverbindung Fragen stellen, wie: Was davon ist eigen, was ist fremd? Meine Festplatte jedenfalls passen tausende Musikstücke und die kann ich doch alle in einem Musikstück wieder verwenden. Was ist heute Identität? Urheberrechte entstehen schon bei einer einfachen schöpferischen Leistung, ab einer sogenannten Schöpfungshöhe von Eigentümlichkeit bzw. Individualität. Es kann aber nicht sein, dass eine ästhetische Frage mit einer juristischen Frage identisch ist. Das ist jedoch der Fall beim derzeitigen Stand des Urheberrechts. Und auf diesen Missstand mache ich mit den Mitteln der Kunst aufmerksam. Wie Stunden geht denn Ihr Stück, wenn ich fragen darf? 33 Sekunden. Und da sollen jetzt 70.000 wie viele Zitate reinpassen? Im Zeitalter von MP3 kann man doch massenhaft Musik speichern und komprimieren. Und meine Kunst reflektiert eben genau das. Kreativität muss medial ermöglicht werden. Sprich, grundsätzlich legal sein. Öffentliche Aufführung, Sendung, Verbreitung oder Verfügbarmachung über das Internet und andere elektronische Netzwerke, Bearbeitung, Speicherung und Übertragung sind verboten. Kopieren ist eine Kulturtechnik. Für den Umfang gibt es keine Vorformulierung. Viele Leute denken, es gäbe da eine Bestimmung, wie alles bis 2 Sekunden oder 4 Takten dürfe man verwenden. Tatsächlich kann aber schon ein winziger Klangpartikel rechtswidrig sein, wenn dafür keine Lizenz vorgelegt wird. Sollen wir hier bei der GEMA 1 Million Formulare bearbeiten, wenn der hier erkennt? Es sind nur 70.200. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die GEMA, aber ich bin für andere Einnahmemodelle, wie konsequente Abgaben auf Lehrmedien oder eine Kulturflatrate, wenn der Kulturbegriff dabei auch ernst genommen wird und nicht die industrielle Klangproduktion den Großteil abschöpft. Ich sage, Gott sei Dank hört Musik auf, Markt zu sein. Auch, ich werde das Stück bei der GEMA auch anmelden. In einem offenen Brief haben die Zöglinge der Musikindustrie unsere Kanzlerin aufgefordert, den Schutz des geistigen Eigentums in Anbetracht der Internetpiraterie zur Chefsache zu machen. Sie bekräftigten sich mit dem Ausspruch, geistiges Eigentum sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Was wäre denn, wenn alle Öl frei verfügbar hätte? Dieses Internetvideo wurde im Sommer 2008 in kurzer Zeit weltweit über 100.000 Mal gesehen. Daraufhin habe ich am 12. September 2008 die Aktion durchgeführt und eine Lastwagenladung voll mit 70.200 Formularen für die Werkanmeldung des 33-sekündigen Musikstückes eingereicht. Das war eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion, weit über den Kreis der neuen Musik hinaus, weil sie die sehr komplizierten Fragen der heutigen Urheberrechtsproblematik ästhetisiert, also wahrnehmbar macht. Die 70.200 Zitate stehen für die Millionen Musikstücke im Netz. Die 33 Sekunden für die Kompression, das Verfahren, das all das möglich macht. Hören Sie Mitschnitte von der Aktion bei der GEMA-Generaldirektion in Berlin. Musik ist keine Kunst mehr. Musik ist eine juristische Fachdisziplin. Aber ich mache aus dem Juristischen wieder Kunst. Das ist ein Musiktheaterstück. Das ist der erste Akt. Sie erleben die Aufführung einer von 500.000 Werkanmeldungen, die jährlich bei der GEMA eingehen. Wird dieses Stück legal sein oder illegal? Wird es vielleicht das illegalste Musikstück der Musikgeschichte sein? Darauf dürfen wir jetzt gespannt sein. Es muss natürlich im digitalen Zeitalter eine neue Möglichkeit gefunden werden, für die Verbreitung einerseits und für die Vergütung andererseits. Ich begrüße Sie von der GEMA. Ich bin selbst Mitglied der GEMA, das möchte ich sehr betonen. Ich wünsche mir sehr, als Partner der GEMA, dass wir in diesen Zeiten Möglichkeiten finden, dass Künstler ihre Kunst verbreiten können, dass sie dafür vergütet werden. Und ich hoffe, wir kommen dann ins Gespräch. Es ist Herbst und ich möchte einen schönen Pflaumenkuchen backen. Wenn ich aber bei Nacht und Nebel in den Garten steige und die Pflaumen einfach wegnehme, oder wenn ich, das scheint mir so ein bisschen die Zielrichtung zu sagen, Sie zu sein. Nicht geistiges Eigentum, na, das ist materielles Eigentum. Geistiges Eigentum ist wie materielles Eigentum. Es geht auch nicht um Pflaumen, sondern um ein Pflaumenkuchenrezept. Es geht um den konkreten Pflaumenkuchen. Weil die Pflaumen müssen kopiert werden. Pflaumen für alle. Also das möchte ich sehen, der Pflaumen kopiert. Von der Warte der Musik aus betrachtet, ist so ein Stück natürlich relativ konzeptuell. Das passt in die Theorie, die der Philosoph Harry Lehmann herausgearbeitet hat, über die gehaltsästhetische Wende. Lehmann, Jahrgang 1965, arbeitet an einer post-Luhmannschen Ästhetik, die viele, teils kontroverse Impulse auf die Gegenwartskunst ausübt. Die Idee der gehaltsästhetischen Wende folgt eigentlich aus einer historischen Rekonstruktion der allgemeinen Kunstgeschichte. Man kann eben zeigen, dass die Kunst sich im 20. Jahrhundert generell an Materialfortschritten orientiert hat. In diesem Sinne würde ich sagen, dass die Alternative zu einer materialästhetischen Orientierung eine gehaltsästhetische Orientierung ist. Insofern denke ich, dass durch die digitale Revolution eben neue Freiräume entstehen, vor allen Dingen entstehen Schnittstellen zu Bildern, zur Sprache, zur Theatralisierung liefern den Kontext, in dem Musik als gehaltvolle Kunst erschlossen werden kann. Der Materialfortschritt in der Musik geht zu Ende.

Und diese Melodien habe ich in das gerade erschienene Pop-Kompositionsprogramm Songsmith eingespeist. Dadurch entsteht ein scharfer Widerspruch zwischen einer unterhalten wollenden Musikästhetik und der hinzugefügten Information über die desaströse Herkunft dieser Melodien. Das Video habe ich ins Netz gestellt und es wurde ein Hit. Es wurde weltweit bislang über 500.000 Mal gesehen. Aber trotz der Pop-Oberfläche vertrete ich die Ansicht, dass es sich hierbei um neue Musik handelt. Lehman Brothers. Dow Jones. US-Schulden. DAX. Wenn ich von gehaltsästhetischer Wende spreche, dann sind die Gehalte, die mich künstlerisch interessieren, politische. Ich kann nicht nur eine realitätsferne Musik schreiben, wenn ich nun mal damit zu hadern habe, dass ich eine private Rentenversicherung brauche. Darum thematisiere ich gerne in meiner Kunst Geld. Ich möchte ja eine sensible Kunst machen. Und gibt es eine sensiblere Angelegenheit als Geld? Als politische Ästhetik verstehe ich aber auch die Konzertstücke, wie in Hyper Intervals. Darin drückt sich eine Vorstellung von neuer Freiheit aus und eine demokratische Emanzipation dank der digitalen Revolution. Bei Charts Music, dessen Melodien die Verläufe realer Aktienkurse zugrunde lagen, stellt sich die Frage, wer hat das eigentlich komponiert? Ich würde sagen, das Stück haben die Bankmanager komponiert. Ich habe nur arrangiert. Also habe ich komponieren lassen. Das ist eine Fortsetzung der Idee des Samplings. Andere komponieren lassen. 2009 erhielt ich einen Kompositionsauftrag von der Klangwerkstatt Berlin für ein Stück für 4 Instrumente. Daraufhin habe ich im Internet recherchiert und einen chinesischen Komponisten gefunden, der gegen Geld seine Dienste anbietet. Normalerweise komponiert er für Hochzeiten und Trauerfeiern. Ich hingegen habe ihm einige Stücke von mir gegeben, mit der Bitte, Stilkopien herzustellen, für die Besetzung meines Kompositionsauftrages. Außerdem habe ich in Indien eine Annonce aufgegeben, eine Art Kompositionswettbewerb. Ich habe gesucht nach Programmierern, die sich auch mit Musik auskennen. Da habe ich dann auch einen Programmierer gefunden, dem habe ich dieselben Stücke gegeben wie dem Chinesen, mit dem Auftrag, er sollte mir eine Software schreiben, die algorithmisch meine Musik nachahmt. Da meine beiden Subunternehmer in China und Indien leben, war das sehr billig. Die Musik, die sie für mich geschrieben haben, habe ich für ca. $100 gekauft, während ich für den Auftrag nach Abgabe der Noten dann 1.500 Euro erhalten habe. Ich habe also Ausbeutung betrieben, ich habe die Komposition in Billiglohnländer verlagert und natürlich ist auch hier die Frage nach der Autorschaft. Wer hat diese Musik komponiert? Die Resultate wurden schließlich uraufgeführt und das Ganze habe ich moderiert. Und es gibt im Internet eine Dokumentation des Stückes mit dem Titel Fremdarbeit. Jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten, Plagiate zu machen. Ich wollte das auch nicht nur von Hand, sondern auch maschinell was erstellen, also mit künstlicher Intelligenz. Und habe eine Ausschreibung gemacht in Indien für einen billigen Programmierer. Da hat mir das Auswärtige Amt geholfen und habe also gewissermaßen einen kleinen Kompositionswettbewerb ausgerichtet, weil es muss ein Programmierer sein, der auch mit Musik vertraut ist. Und da habe ich dann den Programmierer Ramesh Murarai ausgewählt, der hervorragende Referenzen hat. Dieselben Stücke, die Django vorbekommen hat, habe ich auch Murarai gegeben und er hat daraus aus den Daten ein Programm gemacht. Das hat mich nur $15 gekostet. Übrigens bekomme ich von der GEMA 1500 Euro dafür. Nur aber er hat mir ausgerechnet, dass meine Musik klanglich zu 25% aus Samples besteht, davon ca. 70% Popmusik, 20% Sprache und 10% Klassik. Insgesamt also 25% anteilig Samples und 75% Instrumentalklänge. Davon 53% Punktualismus und 23% Linearität. Der Rest ist undefinierbar. Mittlere Lautstärken machen ca. 46% aus, laute Stellen 39% und leise 15%. Es gibt mindestens 30 verschiedene Klangfarben. Und jedes Stück hat im Schnitt aber noch ca. 35% Eigenständigkeit, was dann ein Zufallsgenerator halt machen muss. Und ein solches Stück hat er jetzt also aus den gegebenen Daten generieren lassen. Entschuldigung! Das machst du nicht mehr so häufig. Ja, das ist Globalisierung. Also das ist das Keyboard, das hier steht, ist ja auch ist aus China und wird hier auch teuer verkauft. Oder Klamotten sind ja, also die Klamotten, die ich dann habe, sind wahrscheinlich auch aus Billiglohnländern und hier teuer verkauft. Das ist halt das System. Also da regt sich auch keiner auf. Doch, das ist meine Musik. Das habe ich gekauft und das ist juristisch, das ist meine Musik. Also die Verwertungsrechte, die liegen bei mir und ich kann das ja auch einkaufen. Also natürlich gehört in Wirklichkeit niemand ein Kunstwerk, bin ich der Ansicht. Das gehört auch nicht den Komponisten aus Asien, sondern das sind ja auch Spieler, die daran beteiligt sind. Und Instrumente, die von Instrumentenbauern gebaut wurden. Und da steckt ja Technologie von hunderten Jahren drin. Und in jeder Partitur steckt Know-how von hunderten von Jahren drin. Also ich finde es völlig falsch, da überhaupt davon zu sprechen, dass es Eigentumsrechte da gibt bei Kunst. Also insofern ist es, ich finde, was hier gemacht wird, ist halt mal ehrlich. Also wenn du mit Jörg Wittmann in Dubai im Grand Hotel sitzt und Wiener Walzer schreibt, dann finde ich, ist das zynisch. Ja, während hier wird das dann mal deutlich ausgesprochen. Ja, und die Komponisten, die immer nur Strukturen schreiben, die finde ich, sollten sich mal schämen. Also, jetzt hören wir das. Dieses Format, moderierte Musik, habe ich im Herbst 2010 auch in einer Web-TV-Show umgesetzt, produziert am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Feeds Hören TV, eine neue Musik-Talkshow, bei der das Hören präpariert wird, mit Gästen wie einem Stimmphysiologen, einer Musikpsychologin und einem Programmierer. Da stimmt was. Der Klang, der dürfte Ihnen vertraut vorkommen. Das ist Live-MP3-Kompression für Sie. Wie fühlen Sie sich damit, einen ganzen Wirtschaftszweig in den Ruin getrieben zu haben? Also hören Sie, so kann man das, also so darf man das nicht sehen. Wenn wir beim Fraunhofer nicht das Kompressionsverfahren entwickelt hätten, dann hätten es früher oder später andere getan. Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Sie sprechen wie der Vater der Atombombe, bevor er die Folgen in Hiroshima gesehen hat und gesagt hat... Jetzt übertreiben Sie aber gewaltig. Nein! Sie können mich doch nicht mit diesem Herrn Oppenheimer vergleichen. Ach, wir reden doch hier schließlich von Musik und nicht von einer Massenvernichtungswaffe. Aber Sie sehen es doch gerade, wie wegen des MP3-Formats bei der Musikindustrie massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden. Das ist die größte Tragödie der Musikgeschichte. Na, nun nehmen Sie mal Ihre Musik nicht so wichtig. Ach, nicht so wichtig! Jetzt darf ich Ihnen mal in Ihr komprimiertes Bewusstsein rufen, dass Sie hier vor einem ausdrücklich musikinteressierten Publikum sprechen. Oder wollen Sie uns eigentlich alle entwerten mit Ihrem Schmalspurformat? Herr Kreidler! Ich lese Ihnen mal was vor. Die Flower Power 68er sind machtbewusste Erfolgsmenschen geworden. Die hypertoleranten Postmodernisten, geldgierige Zyniker. Was werden die Computeranarchisten in Zukunft sein? Klaus-Steffen Warnkorb. Über all diese Aspekte einer Musik mit Musik habe ich in den letzten Jahren einige Essays in Zeitschriften wie Musiktexte, Positionen, Kunstmusik oder Musik und Ästhetik publiziert. Die Betätigung als Musiktheoretiker gehört für mich zum Komponieren dazu. Außerdem habe ich ein Buch über Programmierung elektronischer Musik in Pure Data geschrieben. Pure Data ist eine professionelle Audioprogrammiersprache, sehr ähnlich zu Max MSP, aber Open Source, also kostenlos. Mein Tutorial gibt es als Taschenbuch im Wolke Verlag oder auch kostenlos auf Deutsch, Englisch und Spanisch online unter www.pd-tutorial.com. Zuletzt ist außerdem ein Buch erschienen mit dem Titel Musik, Ästhetik, Digitalisierung – eine Kontroverse, in dem der Philosoph Harry Lehmann, der Komponist Klaus-Steffen Mahnkopf und ich öffentlich über die ästhetischen Konsequenzen der digitalen Revolution diskutieren und streiten. Musik, Videos und Texte von mir können im Internet unter www.kreidler-net.de gehört, gesehen und gelesen werden. Hören Sie zum Schluss dieser Sendung aus den 4 konzeptuellen Stücken von 2010 die Nummer 1, das Ungewöhnliche. Sämtliche 680 möglichen dreistimmigen Akkorde im Rahmen einer Duodezime. Klavier spielt Konrad Zuse.